setzt er sich und trank sein Bier. Das heute nicht mehr existiert. Erzählte mir von vergangenen Zeiten, ein Leben noch vor Ewigkeiten, von dem Haus, in dem er lebte. Auf einmal drehte er sich um, drehte sich um, und seine in Bergen liegend. Kennt ihr die uralte See? Kennt ihr das alte Land, wo Milch und Honig fließen? Verschollen in der in Bergen liegt.